Wenn wir genauer darüber nachdenken, dass die drei ersten Wege sich als Versprechen geben und halten zusammenfassen lassen, verstehen wir allmählich die Paradigmen, die mit ihnen einhergehen. Der erste Weg, proaktiv sein, ist ein Paradigma der Selbstbestimmtheit, im Gegensatz zu einer genetischen, sozialen, psychischen oder umfeldbedingten Determiniertheit. Ich kann und werde ein Versprechen geben. Das ist die Kraft der Freiheit zu wählen. Der zweite Weg, schon am Anfang das Ende im Sinn haben, ist das Paradigma, dass alles zweimal erschaffen wird, erst mental, dann physisch. Er umfasst den Inhalt des Versprechens. Ich kann sowohl die Substanz eines Versprechens, das ich geben will, betrachten, als auch das, was ich damit zu erreichen hoffe. Das ist die Kraft der Fokussierung. Der dritte Weg ist das Paradigma der Priorität, des Handelns und der Umsetzung. Ich habe die Fähigkeit und die Verantwortung, mein Versprechen auszuführen. Die nächsten drei Wege, Gewinn-Gewinn-Denken, erst verstehen, dann verstanden werden, Synergien schaffen, sind die Paradigmen des Überflusses beim Umgang mit anderen. Überfluss an Respekt, gegenseitigem Verstehen, Ausbalancieren von Rücksicht und Mut und Wertschätzung der Unterschiede. Genau das bildet den Kern eines Teams, das sich untereinander ergänzt. Der siebte Weg schließlich ist das Paradigma der kontinuierlichen Verbesserung der ganzen Person. Er steht für Bildung, Lernen und immer neue innere Verpflichtungen. Das, was die Japaner Kaizen nennen.